2.5 Guten Tag, ich suche die Marketingabteilung. Wo ist die bitte? Die ist in der 4. Etage, links neben der Kulturredaktion. Wo finde ich bitte die Chefredaktion? In der 2. Etage, Zimmer 215, bitte. Entschuldigung, wo sind hier die Toiletten? Gleich hier unten rechts, neben der Kantine.